wenn ein Kind stirbt, stirbt ein Teil von uns. Gerechtigkeit bleibt eine Phrase, läuft der Mörder frei herum. Nach der Tat ist vor der Tat, blutige Wunden und psychotherapeutischer Input, brotlose Kunden. Denn immer wenn ein Kind stirbt, stehen die Sekunden stumm. Tage werden zu Minuten, Monate zu einer Stunde. Nach der Tat ist vor der Tat, wer heilt die Wunden und wächst nicht und sucht für dieses Monster eine Entschuldigung. Wir haben uns entschlossen, einen Track zu schreiben, der dem Kinderficker abschaum direkt in die Fresse beißt. Wisst ihr eigentlich, wie groß die scheiß abnormale Dunkelziffer ist, wenn man in Unterlagen liest, dass Mames Untersagen liegt? Dass dieses Schwein seine Tochter nicht noch einmal sehen darf, ja, da herrscht meiner Meinung nach Erklärungsbedarf. 150 Meter permanent entfernt, das ist auch besser so. Doch rennen 100.000 andere kleine Kinder über Not. Groß die Not, groß das Geschrei, wenn Therapien platzen. Wenn die Therapeuten patzen, schallt das Päderastenschmerz widerlich und lautstark. Als nächstes holt er euer Kind, das nächste Kind ist euer Kind. Ich wünsch, es ist nicht euer Kind. Doch da sie zu lieb und teuer sind, der Täterschutz, das Täterrecht. Ist ungeheures Feuer drin in Diskussionen und er brecht die Diskussionen ab, wenn's einmal um das Essentielle geht. Und Strafverschärfung, weil das eine viel zu große Welle schlägt. Von Menschenrechten trällern sie, die werden angeführt. Immer dann, wenn die ganze Bande in den Fällen rührt. Präzedenzfälle fällen Ficker aus der Hintertür. Und wieder mal fällt's auf, wenn auf dem Schulweg dann ein Kind erwirkt. Wenn ein Kind stirbt, stirbt ein Teil von uns. Gerechtigkeit bleibt eine Phrase, läuft der Mörder frei herum. Nach der Tat ist vor der Tat, blutige Wunden und psychotherapeutischer Input, brotlose Kunden. Denn immer wenn ein Kind stirbt, stehen die Sekunden stumm. Tage werden zu Minuten, Monate zu einer Stunde. Nach der Tat ist vor der Tat, wer heilt die Wunden und wächst nicht und sucht für dieses Monster eine Entschuldigung. Viel zu viele dieser Menschen, Monster rennen frei herum. Sie feiern sich und freilich feiern viele ihre Freilassung als frei. Indochinas quälen Seelen nach der Einigung. Auf 5 Dollar für ein Kind, furchtbarste Peinigung. Doch ihre Verteidigung plädiert auf Therapien. Schließlich habe ihr Mandant seinen Fehler eingesehen. Man müsse ihm eine Heimat geben und einen Psychologen. Er sei gar kein schlechter Mensch, nur seine Psyche leicht verbogen. Ungelogen und außerdem könnte es schlimmer sein. Bedenken Sie, Herr Richter, mein Mandant könnte ein Nazi sein. So sieht das aus, geneigte Hörer, es könnte wahrlich schlimmer sein. Die Steigerung von Kinderficker ist gewöhnlich Nazi-Schwein. Immer wenn ein Kind stirbt, stirbt ein Teil von uns. Gerechtigkeit bleibt eine Phrase, läuft der Mörder frei herum. Nach der Tat ist vor der Tat, blutige Wunden und psychotherapeutischer Input, brotlose Kunden. Immer wenn ein Kind stirbt, stehen die Sekunden stumm. Tage werden zu Minuten, Monate zu einer Stunde. Nach der Tat ist vor der Tat, wer heilt die Wunden und wächst nicht und sucht für dieses Monster eine Entschuldigung.